Aber wenn er jetzt zum Beispiel, der Witz ist ja, das dämmert mir jetzt erst, wo du das nochmal so rausarbeitest, wenn die Schrift gerade von Luther in dieser Weise umgemodelt wird, indem er dem Volk aufs Maul schaut, dann ist ja letzten Endes diese mystische Identität, dieses Feste, das man soll lassen starren, das ist ja dieses, fast möchte ich sagen, schon völkische oder völkhafte. Ja, das ist ja dieser Mystizismus, das ist das, was Volkesstimme, was dem Volk, was ich vom entnehme, indem ich dem Volk aufs Maul schaue und diese Volksseele, ja, quasi ihm ablese. Und das ist dann genau auch das, was ich im geschriebenen Wort auch vorfinde. Und das muss ich dann irgendwie zusammenbringen durch eine richtige Übersetzung. So läuft das doch ja dann. Es ist ja gar nicht so feststehend, dass er jetzt genau guckt. Er verhöhnt ja diejenigen, das ist ja dokumentiert bei Nägt und Kluge, macht sich ja lustig über diejenigen Leute. Ich möchte es am liebsten mal, leider fehlt jetzt die Zeit, vorlesen, weil er auch so schön rhetorisch polemisiert, sagt, ja, was ihr könnt, ihr Schriftgelehrten da in Rom und so, die mir das vorwerfen, das kann ich schon lange, ich bin auch Doktor und ich kann auch, aber ich kann auslegen, wir Deutschen, wir Kleinen, auch auslegen und wir können eben das, indem wir dem Volk aufs Maul schauen und auf die Gasse rennen und sozusagen, sage ich das in meinen Worten, die Volksseele kennen oder spüren. Das ist, er spricht ja auch für diesen niederen Klerus, der so eine wichtige Rolle hatte, diese Volks brodelnde Volksstimmungen, jetzt immer Volk als Containerbegriff mal genommen, als Hilfsbegriff, zu erspüren und zu artikulieren, auch Münzer. Also gut, ich will da jetzt kein künstliches Problem, aber ich würde schon sagen, dass das dann schon sowas gleichsam Volkstümliches schon in sich birgt, diese Auffassung vom Wort bei Luther, dass die ja sehr nur, plastisch wenn du selber mal übersetzt hast, genau das liest man in der Schule immer, senkrecht vom Dolmetschen, weil das ist an sich sehr richtig, dass ich nicht einfach Wort für Wort übersetzen muss, sondern sozusagen auf den Sprachgeist eingehen muss. Also ich brauche dann nicht die Volksseele dazu. Das Paradox liegt ja einfach darin, dass Luther doch selber das Wort erstmal hingeschrieben hat und die übersetzt. Nachher tut er so, als wäre das einfach von Gott eingegeben gewesen und nie für seinem eigenen Werk. Also das ist wiederum, was der Türke ganz gut beschreibt, dass Luther eigentlich von aller Magie und allem Zauber weg will, aber es einfach nicht schafft, sich selber zu bezaubern. Er ist doch der, der das übersetzt hat.